Was sollen wir nun sagen? Wollen wir bei der Sünde beharren, damit die Gnade umso größer werde? Nimmermehr. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollen wir noch in der Sünde leben? Oder wisset ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus getauft sind, auf seinen Tod getauft sind? So sind wir also mit ihm begraben worden, durch die Taufe auf den Tod, damit, wie Christus auferweckt wurde von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir im neuen Stande des Lebens wandeln sollen, denn wenn wir so in seines Todesbild hineingewachsen sind, so wird das auch mit seiner Auferstehung geschehen, in der Erkenntnis, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ward, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, auf dass wir nicht mehr der Sünde Sklaven seien. Denn wer gestorben ist, ist losgesprochen von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Denn wir wissen, dass Christus, nachdem er aufgeweckt ist von den Toten, nicht mehr stirbt, der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Sein Sterben, das war ein für allemal der Sünde gestorben, sein Leben, das ist Leben für Gott. Also achtet auch ihr euch als tot für die Sünde, lebend aber für Gott in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass ihr seinen Begierden gehorchet, bietet nicht eure Glieder der Sünde als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern bietet euch selbst Gott dar, als die ihr vom Tode zum Leben gekommen, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird keine Macht über euch haben, seid ihr doch nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wie also? Wollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetze, sondern unter der Gnade sind? Nimmermehr. Wisset ihr nicht, dass wem ihr euch darbietet als Knechte zum Gehorsam, dem seid ihr verschrieben als Knechte zum Gehorsam, sei es der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Dank aber sei Gott, dass ihr zwar Knechte der Sünde waret, von Herzen aber gehorsam wurdet in Angemessenheit der Lehre, zu der ihr gebracht wurdet, dass ihr von der Sünde befreit zu Knechten der Gerechtigkeit gemacht wurdet, ich drücke mich nach menschlicher Weise aus, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Wie ihr eure Glieder dargeboten habt in den Dienst der Unreinigkeit und der Übertretung zur Übertretung, so sollt ihr diese Glieder nun darbieten in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Ja, als ihr Knechte der Sünde waret, da wart ihr der Gerechtigkeit gegenüber frei. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, dass ihr euch jetzt darüber schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Dagegen jetzt, da ihr befreit seid von der Sünde, gemacht aber zu Knechten Gottes, geht eure Frucht auf die Heiligung, das Ziel aber ist ewiges Leben. Denn der Sold der Sünde ist Tod, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus unserem Herrn.